HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Musik soll Produkte attraktiver machen. In den letzten Jahren sind vermehrt akustische Logos entstanden, die eine bestimmte Marke auch hörbar werden lassen. An markante Klänge und Sounds erinnert sich jeder. Aber wo hört Information auf? Wo fängt Manipulation an? Funkkolleg Musik. Sinfonie des Lebens. Folge 20. Mit Musik manipulieren? Von Soundlogos und Rückwärtsbotschaften. Von Deborah Chamoun. Direkt gegenüber der Trossinger Musikhochschule liegt die ehemalige Stadtbibliothek. Über eine Wendeltreppe gelangt man in den ersten Stock, wo statt Bücherregalen mittlerweile Schreibtische stehen. Hier haben die ersten Musikdesign-Studenten ihr vorläufiges Lernzuhause gefunden. 18 junge Männer und eine Frau sitzen heute zusammen und warten auf die Aufgabe, die ihnen Dozent Florian Kepler stellen wird. Deine Aufgabe jetzt, würde man sagen, vielleicht ja, 25 Minuten dafür. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht und mache einen kleinen Klangentwurf am Laptop. Wie kann dieses Bild verändert werden, in welche Richtung? Ist es möglich, das Bild eines idyllischen Waldes auf einmal unheimlich wirken zu lassen? Die Antwort von Musikdesign-Student Markus klingt so. Da verändert er gleich die Farben dazu. Seit gut anderthalb Jahren werden in Trossingen die Musikdesigner der Zukunft ausgebildet. Im Job sind sie später vielseitig einsetzbar, ob in der Werbung, bei Radiosendern oder in der Entwicklung von Klangwelten in Computerspielen. Es wird Musik gestaltet und jeder soll sozusagen seine Möglichkeiten entdecken und finden, wie er damit umgehen kann. Erklärt Norbert Fröhlich. Er unterrichtet die Studierenden in Tonsatz- und Gehörbildung. Der Auftrag ist hier, künstlerisch tätig werden. Und je mehr jeder weiß, wo er da steht, was er selber für Möglichkeiten hat oder auch weiß, wie er seine eigenen Möglichkeiten erweitern kann. Denn das Künstlerische besteht ja nicht darin, dass man einfach das macht, was man gelernt hat, sondern lernt, immer mehr über sich selbst zu entdecken und damit seine Ausdrucksmittel auch ständig zu erweitern und auszugestalten. Praxisorientiert ist das Studium. Auslandssemester sind möglich und mindestens ein Praktikum Pflicht. Die Studierenden sollen möglichst schnell lernen, wie die spätere Berufspraxis aussieht. Schließlich gilt für die Musikdesigner das, was eigentlich für alle neueren Berufsfelder im multimedialen Bereich gilt. Die Jobs sind begehrt und die Einsatzbereiche vielfältig. Man muss also wissen, was man will. Das Handwerkszeug ist im Prinzip überall das Gleiche. Also wir verbinden kreative Konzeption und eine künstlerische Hochwertigkeit in der Musik, im Sounddesign mit allen möglichen Formen der Anwendung. Wir haben zum Beispiel für Kunstperformances anderer Studierender elektronische Raumklänge geschaffen. Das hat mit einer kommerziellen Anwendung gar nichts zu tun. Aber auf der anderen Seite gibt es schon jetzt Studierende, die richtig Aufträge kriegen. Einer hat jetzt 3 Werbespots vertont, die im Fernsehen rauf und runter laufen, aber auch der ganze Bereich der interaktiven Medien. Also wie komponiere ich eigentlich in einem interaktiven Umfeld? Was muss der Komponist wissen, wenn er nicht mehr von Takt 1 bis Takt 267 linear durchkomponieren kann, sondern wenn es heißt, ja, es kann auch einen Sprung geben von Takt 17 auf Takt 42. Also was muss ich bedenken, wenn der Benutzer eines Mediums selber zum Arrangeur werden möchte? In gewisser Weise ist der Musikdesigner also der Komponist 2.0. Natürlich muss er sich in Musikgeschichte auskennen und sein Handwerk beherrschen. Vor allem muss er aber überzeugter Soundbastler und Klangliebhaber sein. Florian Kepler ist einerseits Klangerfinder in seiner eigenen Firma und andererseits auch Dozent der Trossinger Musikdesigner. Wir haben ein Musikdesign-Labor, in dem wir nicht nur praktisch tätig sind für Dinge, sondern auch erforschen, wie wirkt denn bestimmtes Klangmaterial, wie kann man es verändern, wie kann man Räume vergrößern, verkleinern, die Temperaturwahrnehmung vielleicht verändern. Solche Dinge, solche Fragestellungen stehen da dahinter. Und natürlich immer schon auch mit der Perspektive, dass man damit vielleicht irgendetwas mal tun kann. Die setzen sich dann auch wirklich mit Instrumenten auseinander, sie erkunden das, sie nehmen das auch auf, sie erweitern damit auch praktisch ihr eigenes Feeling für ein Instrument. Also wenn man so ein Instrument, eine Geige mal aufnimmt und die ganzen Klangmöglichkeiten sozusagen auf diese Weise wahrnimmt, haben die Musikdesigner ein anderes Verhältnis zu diesem Instrument als jetzt der Geiger auch wieder selbst. Allein das Mikrofon manipuliert schon den Klang auf eine bestimmte Weise. Also welche Aspekte des Klanges will ich oder interessieren mich oder welche interessieren mich nicht? Das heißt also, jedes schon aufgenommene Instrument ist damit eine Manipulation an diesem Instrumentalklang. Und hier geht es jetzt erstmal darum, einen eigenen Klangbaukasten zu schaffen, mit dem man dann weiterarbeiten kann. Mit diesem Klangbaukasten, ihren Computern und den verschiedensten technischen Geräten geht es dann an die praktischen Studieneinheiten. Ein klassisches Betätigungsfeld für Musikdesigner ist die Arbeit in der Werbung. Hier soll der potenzielle Konsument natürlich bestmöglich für ein Produkt begeistert werden. Und das geht vor allem über ein positives Gefühl zum Produkt. Kein Wunder also, dass in dieser Hinsicht gerade die Musik eine wichtige Rolle spielt. Doch wie die Musik eingesetzt wird, kann ganz unterschiedlich sein. Von kurzen, eigens für den Werbespot komponierten Melodien über sogenannte Soundlogos bis hin zur Verwendung von bekannten Liedern. Dann marschieren auf einmal Maiskolben zum Radetzky-Marsch oder ein Parfum wird von Heavy Cross von The Gossip für den Kunden attraktiver gemacht. Aber funktioniert das wirklich so einfach? Man hat festgestellt, dass es der Wiedererkennungswert oder die Erinnerung an einen bekannten Song oft sehr groß sein kann, dass aber oft nicht die Verbindung zu dem eigentlichen Produkt oft dann da ist. Dann erinnert man sich, ja, das war ja für ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk, aber kann sich beim besten Willen nicht mehr erinnern, war es jetzt Coca-Cola, war es jetzt Afri-Cola oder sonst was, weil möglicherweise die Verwendung der Musik eines bekannten Stars davon zu stark ablenkt. Also das muss nicht unbedingt vorteilhaft sein. Claudia Bullerjahn beschäftigt sich als Musikwissenschaftlerin seit Jahren mit der Wirkung von Musik und der Frage, ob Musikeinsatz in der Werbung die Meinung des Konsumenten beeinflussen oder sogar manipulieren kann. Bleiben wir erstmal beim Beispiel der Popsongs. Da kann es durchaus passieren, dass die gleiche Musik für unterschiedliche Produkte wirbt. Alte Assoziationen können dann die neuen Erfahrungen überlagern und natürlich wirkt sich das nicht zwingend positiv für das neue Produkt aus. Es gibt also keine einfache Erfolgsformel, frei nach dem Motto: Guter Song sorgt beim Konsumenten für ein positives Gefühl und animiert ihn zum Kaufen. Claudia Bullerjahn, Professorin für systematische Musikwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Theoretisch könnte man natürlich sich konstruieren und sich überlegen, na, ist das eine Musik, die wahrscheinlich eher in der Zielgruppe bis 25 ankommt oder so. Man weiß ja nicht, wer wirklich vorm Fernseher oder vorm Radio sitzt. Also wenn man zum Beispiel jetzt an alle Autofahrer denkt, die dann eben die üblichen Servicewellen hören, da hat man ja wirklich alle Altersgruppen zusammen. Deswegen ist so eine Eingrenzung zwar sehr schön und wird auch versucht, aber ob das wirklich eine Wirkung hat und so wie man das wünscht, ist eine andere Sache. In der Werbung wird deshalb vor allem mit Soundlogos gearbeitet, also kurzen akustischen Erkennungsmelodien. Ja, und verrückt, wenn wir jetzt hier in Tossing sitzen und da-da-da-da-da machen, kennt das auch jeder, unabhängig von der Instrumentierung, unabhängig davon, dass ich es jetzt völlig schief gesungen habe, man erkennt es wieder. Und das ist ja schon ein Phänomen. Oder man könnte andersrum fragen, was ist das jetzt eigentlich für ein Wert? Oder wie viel zahlt die Bekanntheit dieses Motivs jetzt ein auf den Markenwert der Deutschen Telekom? Oder wenn man es wegnehmen wollte, welchen Verlust würde die Marke erleiden? Das kann man nicht genau messen. Aber ich würde doch sagen, das stellt einen erheblichen Wert dar, über so eine kurze zweisekündige Tonfolge weltweit sofort wiedererkennbar zu sein. Die Entwicklung von Soundlogos ist also immer noch eine der wichtigsten Aufgaben der Werbestrategen. Kurz muss es sein, prägnant noch dazu. Zur Marke soll es passen und unverwechselbar klingen. Auch der Stuttgarter Sounddesigner Florian Kepler arbeitet in seiner Firma Klangerfinder an solchen Soundlogos. Aber er kennt auch die Probleme, die es mit sich bringt. Es gibt auch negative Effekte, die man sehr klar bedenken muss. Also das prägnanteste Motiv dass man sehr schnell lernt, wie jetzt vielleicht zum Beispiel ein Mensch schreit, unheimlich laut oder so, wäre sehr prägnant, alarmierend und ich würde es beim zweiten Mal sofort wieder erkennen schon. Ich brauche also keinen langen Lernprozess, aber die Motive, die so prägnant sind, dass man sie sich ganz arg schnell merken kann, haben meistens auch die Eigenschaft, dass sie sehr früh sich abnutzen. Die sogenannte Wear-out-Effekte, dann geht, wo man sagt, ja, ich erkenne es zwar, aber mich nervt es einfach nur. Gerade in der Werbebranche hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Zwar spielt das Soundlogo noch immer eine zentrale Rolle, aber die Klangwelt einer Marke hat sich verändert. Für mich persönlich gab es immer einen großen Widerspruch zwischen der visuellen Welt und mit welcher Detailverliebtheit Nuancen des visuellen Erscheinungsbildes und des Designs definiert, abgeleitet und in Wort und Bild gefasst werden. Spätestens dann, wenn man sagt, es gibt im visuellen Bereich Primärfarben, Sekundärfarben, da haben wir uns gefragt, gibt es da nicht eigentlich auch Klangfarben, die für eine Marke stehen können, unabhängig von der Komposition, oder gibt es sowas wie eine Klangtypografie? Da ist noch längst nicht alles gefunden und erfunden. Die Tradition ist neu und da gibt es viel aufzuholen im Sound. Der Kontakt zu einer Marke findet ja nicht mehr allein in der Werbung statt. Auch die Telefonwarteschleife eines Unternehmens, die Homepage oder der Messestand sind Orte, an denen eine Marke hörbar sein soll. Sound Branding nennen das die Fachleute, also akustische Markenführung. Schon durch das kleinste Klangelement soll der Kunde erkennen können, mit welcher Marke er es hier zu tun hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Radio einen neuen Song der Rolling Stones höre, dann erkenne ich wahrscheinlich schon beim allerersten Gitarrenakkord, welche Band es ist, obwohl ich die Komposition und den Song nicht kenne. Einfach anhand des Klangs, der so stark sich verankert hat in meinem musikalischen Gedächtnis und der so authentisch und charakterstark sich darstellt. Und warum sollte das nur für Bands funktionieren und warum sollte das nicht für Marken auch funktionieren? Davon verspreche ich mir viel, weil es halt eine große Flexibilität nach sich zieht. Statt man gibt eine Komposition vor, ich sage jetzt mal hier aus mitteleuropäischer Sicht, und glaubt, dass das in Südostasien eben auch funktioniert, da wird man grandios scheitern. Und in dem Moment, wenn man die Parameter definiert, ja, das beflügelt eigentlich eher die Kreativität, als dass es sie einschränkt, aus meiner Sicht, ne? Klangfarben, Melodiefolgen oder auch Instrumente, die für die Marke stehen, werden von Werbestrategen und Sounddesignern gemeinsam ausgesucht. Das ist oft ein langwieriger Prozess und das Bauchgefühl scheint erstmal die Situation zu bestimmen. Florian Kepler? Dann muss man eben nachbohren und sagen, ja, woran könnte es denn liegen? Oder man, das können wir natürlich in der Computerwelt sehr gut machen, dass man einzelne Parameter dann isoliert. Oder man hat dasselbe Musikstück, aber etwas schneller. Oder man hat dasselbe Musikstück mit einer etwas anderen Abmischung oder anderen Instrumentierung. Und so kann man über die Isolierung einzelner Parameter dann doch die Argumente rausarbeiten, woran es liegen könnte, dass etwas als passend oder angenehm oder als weniger angenehm empfunden wird. Am Ende steht dann ein großer Baukasten mit lauter Markenklängen. Daraus können sich die verschiedensten Komponisten in allen möglichen Ländern bedienen. Egal, ob sie eine konzertante Musik für ein Unternehmen entwickeln oder die Musik für einen Werbespot komponieren oder vielleicht sogar Musik herstellen, die im Fahrzeug funktioniert. Beispielsweise beim Anschalten des eingebauten Navigationsgerätes. Mit Musik manipulieren, das setzt voraus, dass der Urheber eines Stückes eine gewisse Absicht verfolgt. Doch nicht immer ist das der Fall. So war Ende der 60er Jahre zum Beispiel die Suche nach sogenannten Rückwärtsbotschaften ein großer Trend. Angefangen hat alles mit den Beatles und dem Gerücht, dass Paul McCartney schon 1966 bei einem Autounfall ums Leben gekommen sei und man ihn durch ein Double ersetzt habe. Den endgültigen Beweis dafür wollte ein Fan auf dem weißen Album gefunden haben. Und zwar beim Rückwärtsabspielen von Revolution No. 9. Das weiß Musikredakteur Christian Pfarr. Um das rauszuhören, muss man schon sehr viel guten Willen mitbringen. Das heißt, Turn Me On, Dead Man, also begeistere mich, toter Mann. Und der tote Mann sollte Paul sein, weil als 1968, 69 das White Album rauskam, war ja das Gerücht, Paul ist schon eine ganze Weile tot. Und da war das eben auch eine Unterstellung. Hier, da drin ist der Beweis, was damit zusammenhängen könnte. Dieses Revolution No. 9 ist ja eigentlich eine Soundcollage, eine avantgardistische. Und beteiligt waren nachweislich John Lennon, Yoko Ono und George Harrison, vielleicht noch George Martin als Producer. Paul hat nicht mitgespielt und er war auch dagegen, das aufs Album zu bringen. Also vielleicht hat man da das ableiten wollen, dass Paul gar nicht mitspielen konnte, weil er eben schon tot war. Nachdem ein Radio-DJ diese Rückwärtsbotschaft gesendet hatte, verbreitete sie sich schnell von den USA bis nach Europa. Und auf einmal suchten Musikfans auf der ganzen Welt nach geheimen Botschaften in der Musik ihrer Lieblingsbands. Oft waren die dann völlig überrascht davon, was ihnen auf einmal unterstellt wurde. So sollten Led Zeppelin zum Beispiel in Stairway to Heaven satanische Botschaften verbreiten. Grundsätzlich muss man sagen, dass Robert Plant, also der Sänger, ein spirituell suchender Mensch ist. Und der Text von Stairway to Heaven geht ja auch in diese Richtung. Der Gitarrist Jimmy Page hat tatsächlich eine gewisse Affinität zur, nennen wir es mal im weitesten Sinne, Magie. In England war das in den 60er Jahren gar nicht so unüblich. Und man hat dann eben unterstellt, dass wenn man bestimmte Passagen von Stairway to Heaven rückwärts laufen lässt, dann irgendwie auch satanische Botschaften entnimmt. Aber Robert Plant beispielsweise hat das ganz strikt abgelehnt, hat gesagt, wenn wir sowas machen wollten, dann würden wir das ganz anders rüberbringen. Weil, muss man natürlich auch sagen, wenn ich eine versteckte Botschaft irgendwo unterbringe, muss ich davon ausgehen, dass sie nicht ankommt. Und wenn ich eine Botschaft habe, möchte ich hier auch, dass sie rüberkommt. Die Suche nach Rückwärtsbotschaften wurde vor allem in Amerika zu einem Problem. In Arkansas versuchten Politiker beispielsweise durchzusetzen, die Alben, denen man gefährliche Rückwärtsbotschaften nachgewiesen hatte, mit Warnaufklebern zu versehen. Schließlich wollte man verhindern, dass Jugendliche so zu Drogenkonsum oder sogar zum Satanismus verführt wurden. Also es hängt wahrscheinlich mit zusammen, dass man in den USA auch schon in den 60er, 70ern eine starke evangelikale Bewegung hatte. Und Stairway to Heaven ist so ein Beispiel. Also man witterte da überall Teufelskram und Satanismus. Hat das dann später beispielsweise bei den Eagles Hotel California, das ist ein ganz klassischer Fall, wo man auch das rauszuhören glaubte, weil diese stark evangelikalen, ultraprotestantischen Sekten alles, was mit Satanismus zu tun hat oder wo sie glauben, dass es das hätte, mit Stumpf und Stiel ausrotten wollen und dann fast eine hysterische Jagd auf solche Botschaften machen, vor allem dort, wo die überhaupt nicht vorhanden sind. Absichtlich eingebaute Rückwärtsbotschaften gab es nämlich auch. Einige Musiker versuchten, diesem ganzen Rückwärtsbotschaften-Hype mit Humor zu begegnen. Zum Beispiel Pink Floyd auf dem Album The Wall. Also bei Empty Spaces, wenn man das rückwärts abspielt, kommt ja dann auch diese Auflösung. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die geheime Botschaft entschlüsselt. Also das macht man natürlich schon mit einem Augenzwinkern. Und noch ein Beispiel kennt Musikredakteur Christian Pfarr. Fire on High von Electric Light Orchestra. Bei ELO, da ist es so, dass Jeff Lynne ja der Kopf der Band ist. Sänger, Songschreiber, Gitarrist, Keyboarder, also er macht alles und war auch der Produzent im Studio. Und der hat sich jetzt nicht auf irgendwelche Zufallsergebnisse verlassen, sondern der hat ganz bewusst die Sachen so aufgebaut, dass sie beim Rückwärtsabspielen tatsächlich auch eindeutig zu hören sind. Es ist ja so, dass wenn man ein Palindrom, was man vorwärts und rückwärts lesen kann, wenn man das aufnimmt und abspielt, klingt das weiß Gott nicht so. Wenn man es liest, ist es klar, Lagerregal. Denkt man, rückwärts gelesen heißt auch Lagerregal. Lagerregal. Lagerregal. Wenn man es ausspricht, wird man es kaum erkennen, dass das ist. Also muss der Producer, in dem Fall Jeff Lynne bei ELO, zusehen, dass er Laute entwickelt, die rückwärts abgespielt dann tatsächlich so klingen, dass man einen eindeutigen Satz versteht. The music is reversible, but time cannot. Turn back. Hier, bei Fire on High von Electric Light Orchestra, werden die Geräusche rückwärts abgespielt tatsächlich zu einer Botschaft. Jeff Lynne erklärt, man kann Musik rückwärts laufen lassen, aber nicht die Zeit. Doch das gezielte Einarbeiten von solchen Rückwärtsbotschaften und auch das Hineininterpretieren kam irgendwann an ein natürliches Ende. Denn mit der Einführung der CD war das Rückwärtsabspielen von Liedern nicht mehr so einfach wie bisher. Zu Hause am CD-Player, da ist das praktisch nicht machbar. Richtig gut kann man es eigentlich nur mit einer Bandmaschine, wenn man sehr geschickt ist, vielleicht auch auf dem Plattenspieler. Wobei ich da das nicht zur Nachahmung empfehlen würde, wenn man die Platte anschließend noch benutzen will. Aber irgendwann war eben die Zeit des Bandes zu Ende, spätestens vor 15 Jahren. Und dann hatte diese Art von Botschaft keinen Sinn mehr, weil das Trägermedium ganz einfach nicht mehr vorhanden war. Mit der CD und natürlich auch mit der Entwicklung des Computers entstand ein neuer Einsatzbereich für Musik. So Anfang der 80er Jahre eines der ersten Computerspiele. Pong war ein Sportspiel, das ähnlich wie Tennis funktionierte. Ein digitaler Ball wurde mittels zweier kurzer Balken über eine Mittellinie hin und her gespielt, natürlich mit musikalischer Untermalung. Was sich seitdem verändert hat, ob unterschiedliche Spiele auch unterschiedliche Musiken brauchen und wie diese dann auf den Spieler wirken, damit beschäftigt sich Claudia Bullerjan. Es ist so, dass gerade bei Rennspielen die Musik oft nicht irgendwie einen anderen Nutzen hat, als vielleicht die Motivation zu steigern oder eben ein bisschen abzukapseln von dem sonstigen Kontext, dass ich mich da ganz fokussieren kann auf dieses Spiel. Aber eigentlich scheint es bei Rennspielen gerade zu sein oder auch bei ganz vielen anderen Sportspielen, ob es ein Skateboard oder was auch immer ist, als ob die Musik an sich völlig überflüssig ist. Es geht eher darum, dass dort Musik ertönt, die ich prinzipiell mag und die mich eben dazu bringt, dass ich hauptsächlich auf das Visuelle gucke und dann mich in das Spiel vertiefe. Ein Spieler kann also entscheiden, ob er die Musik hören will, die automatisch beim Starten des Spiels abgespielt wird. Er kann sich aber auch die Musik selbst in einer vom Hersteller vorgegebenen Playlist zusammenstellen oder er dreht den Ton ab und lässt seine eigene Musik dazu laufen. Diese letzte Variante nutzt tatsächlich ein Großteil der Spieler, etwa 80%. Auch wenn man guckt, fördert die zum Beispiel, dass ich konzentrierter bin, dass ich vielleicht schneller fahre und nicht so oft aus der Kurve fliegen, nicht so viele Unfälle baue oder sowas, dann ist es so, dass die selbst ausgewählte Musik besser ist als gar keine Musik, aber auch besser als jede von dem sozusagen Hersteller oder Spielemacher selbst ausgewählte Musik wirkt. Man weiß nicht, woran das liegt, aber wahrscheinlich der Glaube des Nutzers, dass er sozusagen sich am besten kennt und weiß, wie er mit Musik im Hintergrund agiert. Das ist vielleicht auch so eine gewisse self-fulfilling prophecy, dass man eben glaubt, sich richtig einschätzen zu können und deswegen dann auch besser damit agieren kann. Die Art der begleitenden Musik variiert, je nach Spielgenre. Und auch der Nutzer erwartet dann jeweils eine andere Musik. Bei World of Warcraft, einem Online-Rollenspiel, oder auch bei Star Wars, sind das zum Beispiel orchestrale Musiken. Zum Beispiel die Kompositionen, die der Spieler, im Falle von Star Wars, schon aus dem Film kennt. Wenn ich einen Film sehe, dann bleibe ich ja immer noch außerhalb der Kinowelt, der Filmwelt. Ich bleibe in dem Saal und bin mir darüber auch bewusst. Dagegen, wenn ich ein solches Spiel spiele, dann bin ich ja entweder sogar selbst präsent, weil ich meinen Avatar habe, der für mich spielt, oder ich laufe da hinter einem her, über dessen Schultern ich gucke. Und deswegen erwarte ich, dass dort die Musik so eingesetzt wird, wenn ich jetzt da ein Science-Fiction-Spiel, ein Star-Wars-Spiel spiele, wie ich das kenne aus diesen Filmen. Und das ist etwas, was mich dann auch entsprechend in die Stimmung versetzt. Und deswegen scheint das wohl wesentlich zu sein für den Spielspaß, für das Spielvergnügen. Musik spielt also eine wichtige Rolle im Rahmen eines Computerspiels. Aber hinzu kommt auch noch die Ebene der Geräusche. Wie wirkt es sich auf das Spielverhalten aus, wenn man einem Spieler den Ton abdreht? Dieser Frage ist Christine Jörgensen von der Universität Bergen nachgegangen. Ihre Ergebnisse fasst die Gießener Musikwissenschaftsprofessorin Claudia Bullerjan so zusammen. Das hat sie sowohl bei Strategiespielen untersucht, als auch bei einem Schleichspiel, wo man selbst dort ein Actionkiller ist, ein Auftragskiller. Und sie hat herausgefunden, dass entgegen der Erwartung bei beiden Spielen der Ton wichtig ist. Ich sage bewusst Ton, nicht nur Musik allein, sondern auch die Geräusche. Also über Geräusche werde ich jetzt in Kenntnis gesetzt, was da gerade passiert. Und wenn ein Geräusch nicht ertönt oder ein anderes, was mich warnt, dass dort ein Feind kommt, dann ist das für mich natürlich wichtig. Also ist bei Strategiespielen, weil man ja nicht mit den Augen überall sein kann, das Ohr auch noch wichtig, weil es mir hilft, dort besser klarzukommen mit parallel ablaufenden Prozessen. Außerdem sind vor allem Anfänger auf die Geräusche angewiesen. Je routinierter ein Spieler dann wird, desto weniger braucht er die akustische Unterstützung. Die Erforschung der Wirkung von Computermusik auf den Spieler steht allerdings noch ganz am Anfang. Erst seit dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts gibt es die ersten Studien. Natürlich profitiert Computerspielmusik sehr viel von den Techniken, den Erfahrungen, die man mit Filmmusik gemacht hat. Und vieles wird natürlich übernommen. Also wenn ich dort emotionalisierende Wirkung erreichen will, dann werde ich mich ähnlicher kompositorischer Mittel bedienen, wie ich das bei der Filmmusik machen würde. Und in der Werbemusik ist das natürlich auch genauso, wobei Musik in der Werbung sehr profitiert hat vom Videoclip, was ja eigentlich eine Werbung für Musik ist. Aber die Art und Weise, wie Werbespots gestaltet werden, da hat es eben gerade in den 90er Jahren eine starke Anlehnung an den Videoclip gegeben. Es greift alles ineinander, weil ja oft Songs, die in einem Film verwendet werden, dann wiederum genutzt werden, um ein Produkt, was eben in dem Film vorkommt, ob es ein Auto ist, eben dann wieder zu bewerben. Also von daher kann da schon ein Ringschluss stattfinden. Der Einsatz von Musik, sei es bei Computerspielen, im Film oder in der Werbung, ist natürlich mit dem Wunsch verknüpft, eine bestimmte Wirkung beim Konsumenten zu erzielen. Doch inwieweit das dann auch tatsächlich eintrifft, lässt sich nicht so einfach pauschal beantworten. Schließlich haben es die Wissenschaftler nie mit einer einheitlichen Gruppe zu tun, sondern immer mit Individuen, die jeweils ihre eigenen Hörerfahrungen mitbringen und unterschiedliche emotionale Verknüpfungen zu dieser Musik haben. Claudia Bullerjan von der Universität Gießen. Das Problem ist ja, dass oft Produkte schon sehr lange eingeführt sind und schon vorher verkauft wurden. Musik oder Sound ist ja nicht alleine dafür verantwortlich, dass etwas gekauft wird. Es gibt ja auch Laufkundschaft und die kaufen dann was und da ist das völlig wurscht, wie es klingelt, bimmelt oder ertönt. Das kann man ganz schwer herausfinden, weil um wirklich alle äußeren Einflüsse dort außen vor zu halten, müsste man ja dort eine Bedingung schaffen, dass es ein Produkt ist, was es vorher nicht gab. Möglichst auch noch neu, also nicht ähnlich. Dann müsste dafür eine neue Musik komponiert werden. Dann müsste man den Käufer, damit das irgendwie auch noch realistisch ist, in irgendeine Alltagssituation bringen, wo er was kaufen könnte und trotzdem weiß man immer noch nicht, ob das so ähnlich ist dem Alltag, dass das wirklich übertragbar wäre auf die Realität. Also wie gesagt, da weiß man nichts. Glaube ist alles in diesem Fall. Trotzdem ist es für den Klangerfinder Florian Kepler wichtig, so viel wie möglich über die Wirkung von Musik zu wissen und sich als Sounddesigner seiner Arbeitgeber gut auszusuchen. Schließlich hat er auch eine Verantwortung gegenüber dem Konsumenten. Naja, man hat meiner Ansicht nach eine qualitative Verantwortung. Also ich finde, es kann durchaus Spaß machen, einen Imagefilm anzugucken, wenn da eine tolle Musik dabei ist. Und es gibt aus meiner Sicht heute immer noch viel zu viel Dinge, die einfach nicht gut gemacht sind, zu wenig intelligent angelegt worden sind, weil man halt gedacht hat, man kann jetzt mal so einfach manipulieren und man legt da so eine Musik drauf. Und es gibt dann, wenn man in Bereiche geht, die kritisch sind, in politische, religiöse Bereiche, wo Musik verwendet werden könnte, wirklich zum Schaden anderer Menschen. Das ist ja aber dem Urheber wirklich anheimgelegt, wofür er seine Musik hergibt. Da spüre ich eine große Verantwortung. Also ich glaube, es könnte jemand noch so viel Geld einbieten für einen Rüstungsfilm oder so, wird man sich ganz arg schwer tun, überhaupt einen Komponisten zu finden dafür. Mit Musik manipulieren, von Soundlogos und Rückwärtsbotschaften. Das war die Folge 20 des Funkkollegs Musik, Sinfonie des Lebens. Autorin Deborah Schamun. Unter funkkolleg.de können Sie alle bisherigen Sendungen des Funkkollegs als Podcast nachhören. Bei funkkolleg.de finden Sie auch einen Hinweis zur begleitenden Website funkkollegmusik.de. Die Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen für alle die, die mehr wissen wollen. Außerdem gibt es dort erste Angaben zur Präsenzklausur im Juni 2012. Zum Funkkolleg Musik ist unter dem Titel Sinfonie des Lebens im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkkollegs Musik in HR2 Kultur. Das Buch kostet 17,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich und ab Mai wird im gleichen Verlag der Ergebnisband mit den Manuskripten der Sendungen erhältlich sein. Alle Sendungen des Funkkollegs sind nach den jeweiligen Sendungen auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen dazu gibt es beim Hörertelefon unter 069 1555 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.